Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, Köthen, Wörnitz. Man hört es schon am Hintergrundgeräusch, ich stehe auf dem Fußballplatz. Also Sportplatz ist ja jetzt nicht nur Fußball. Also hier wird alles Mögliche normalerweise gespielt. Das ist nämlich auf der Ziegelwiese und ich habe Sabrina neben mir, weil hier heute das, wie war das, Sportfest für jeder Mensch, habe ich gelesen. Fand ich sehr schön. Oder auch antirassistisches, also es wird viel Fußball gespielt, aber es gibt auch Volleyball, Hüpfburg, haben wir schon festgestellt, dass das eher meine Disziplin ist. Für alle, die keinen Ball mögen. Sabrina, warum bist du hier? Ich bin hier, weil zum einen mein Freund hier spielt in der Mannschaft mit den weißen Trikots. Al-Kasway haben sie sich genannt. Und außerdem jetzt zufällig gegen die Mannschaft von Freunden, mit denen wir sonntags auf der Peisnitz spielen. Fontäne heißen die. Die Fontäne-Mannschaft, wie hieß die erste von? Al-Kasway, wenn ich es richtig ausspreche. Aber das sind jetzt alles so, die haben sich ganz spontan gefunden. Nee, stimmt nicht, wenn ja, die Fontäne-Mannschaft existiert ja. Die Fontäne-Mannschaft, also die existiert, die Gruppe, und daraus hat sich jetzt eine Mannschaft geformt hier für das Turnier. Und bei den anderen, die kennen sich, die kommen halt alle aus Syrien. Ich weiß nicht. Aber die trainieren nicht zusammen? Nein, also Freunde. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich ja auch schon festgestellt, also das ganze Ding läuft ja jetzt schon, um 10 hat es angefangen, jetzt ist es um 12. Also 11 hat es angefangen. Um 11 hat es angefangen. Ja. Also dann geht es jetzt etwa eine Stunde, anderthalb Stunden. Und das ist gar nicht so spaßig, wie sich das im Internet liest. Oder wie man denkt, oh, man geht mal so zum Sportfest. Ja. Ich habe schon hier Nervenzusammenbrüche. Ja, es ist doch nicht irgendwie dabei sein ist alles und Hauptsache Spaß haben, sondern Hauptsache gewinnen anscheinend. So ein bisschen, ne? Naja, es ist ja immer, ich kenne das ja aus anderen Sportarten auch. Dann steht man am Start und dann will man ja trotzdem Erster sein. Ja, so. Ich meine, wem macht Verlieren schon Spaß, ne? Dein Tipp, wenn wir jetzt schon hier so, also wir sind jetzt hier die am Rande stehen, also jetzt Startpfiff war gerade, sollte jetzt eigentlich gleich kommen. Dein Tipp, wer gewinnt? Ich sag mal unentschieden. Nein, ich hoffe natürlich, Ayam gewinnt, weil ich sonst die schlechte Laune zu Hause habe. Nein, aber die anderen, na gut, eigentlich geht es dir nicht nur um Spaß, wie wir ja gehört haben. Betty geht es um Spaß, also für die wäre es nicht so schlimm. Aber weißt du noch, wer letztes Jahr gewonnen hat? Nein, ich war auch letztes Jahr gar nicht da. Ich habe es gelesen, ich wollte und war nicht da. Ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt geschrieben haben, ganz ehrlich. Also du spielst ja auch selber Fußball, ne? Haben wir jetzt schon erfahren, in der Fontäne-Gruppe. Also im Moment leider nicht mehr, aber ich habe immer und ich hoffe, ich kann bald wieder. Was ist die Leidenschaft an Fußball? Die Leidenschaft, also es gibt ja tausend Sportarten, jetzt, ne? Ja, das stimmt. Ich habe also früher bei meinem Bruder bin ich einfach da ans Fußball gekommen, meine Familie, und dann mit dem Umzug nach Halle hat es einfach aufgehört und verletzungsbedingt, und dann habe ich durch eine Freundin die Gruppe hier kennengelernt. Das war vor fast jetzt 2 Jahren ungefähr, und da war einfach die Leidenschaft, dass es unglaublich Spaß gemacht hat. Weil die Leute, ich kannte vorher nur meine eine Freundin und habe dann alle anderen kennengelernt, und das sind super nette Leute. Ich habe alle echt lieb gewonnen und da geht es tatsächlich um Spaß. Also wir spielen auf der freien Wiese, wir haben gerade mal Tore, das sind 2 Flaschen und wir haben kein Aus, wir haben keine Regeln, außer keine Fouls. Und da kann man sich jetzt einfach sonntags, trefft ihr euch, ne? Genau. Vormittags. Genau. Da kann ich jetzt auch einfach dazukommen, wenn ich Bock habe. Fontäne ist nicht so, dass ihr erst Clubmitglied werden musst. Nein. Also Fontäne heißen sie jetzt nur heute. Wir haben keinen Namen. Wir sind Fontäne kein Verein. Ist super. Ja, weil wir da halt immer spielen auf der Wiese. Ja. Und das ist halt das Schöne, es kann jeder dazukommen. Also es waren auch schon 1-2 Mal Leute, die zugeguckt haben, die zufällig vorbeigekommen sind. Und dann haben wir einfach gefragt, ey, willst du mitspielen? Und ja, gerne. Also es ist nicht nur interkulturell bunt, also alle möglichen, weiß gar nicht, ob man von Nationalitäten spricht, also Menschen von überall her sind hier. Aber die Teams sind auch geschlechtlich gemischt. Das ist ja auch eher eine Besonderheit, ne? Ja, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, so viele haben das doch nicht gemacht. Das war gerade ein Tor. Das war ein Tor für Ayam. Das war ein Tor, ja. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, er da. Ja, ich habe es nur knallen hören am Posten und jubeln. Ja, das war eins. Das zweite, ja. Das geht hier schnell, wie das Brezel. Wie am Fließband. Das Brezelbacken. Wir waren bei der bunt gemischten, also vor allen Dingen auch geschlechtlich gemischt. Ne? Ja. Weil das gefällt mir ganz gut. Und ja. Es gibt immer so viele Gründe, warum ist die Männerwertung und die Frauenwertung doch getrennt und warum dürfen die nicht zusammen im Sport und so. Ja. Das ist für dich völlig egal. Also mir ist es egal, wenn es um Freizeit geht. Mir ist es im Prinzip egal, auch wenn es ansonsten um irgendwas geht. Aber ich verstehe, warum es getrennt ist. Weil ich merke selber, gegen die Männer habe ich körperlich keine Chance. Ja. Es ist einfach so beim Fußball. Kann man auch trainieren, was man will. Also mag sein, dass vielleicht auf Bundesliga-Niveau auch die Spielerinnen mit den Männern mithalten können, aber so hobbymäßig, ich könnte es einfach auch, ich kann es auf der Peisnitz nicht rein körperlich. Und deswegen verstehe ich es im Hobbybereich. Fußball ist so ein Ding, was du in deiner Freizeit machst. Ich kenne dich auch aus der Laufgruppe. Genau. Also Sport ist schon wichtig in deinem Leben. Ja. Ja. Was ist noch wichtig? Natürlich Eier. Ja. Und ansonsten einfach auch meine Freunde und meine Familie, das ist mir allgemein wichtig. Ich glaube, das wird jeder sagen. Funktioniert das hier gut? Ist das eine Stadt, die gute Voraussetzungen bietet für Sport und Freunde? Für mich jetzt schon. Am Anfang war es halt noch nicht so. Man muss sich halt überall erstmal einleben. Wie lange bist du schon in Halle? Seit 2008. Ende 2008 bin ich also in Halle. Also knapp 10 Jahre. Genau. 19 Jahre. Oh Gott, Jahre ja. Oder so. Das ist schon lange. Nein, es ist nicht schrecklich, aber es kam mir gar nicht so vor wie fast 10 Jahre. Das hört sich auf einmal viel an. Ganz ehrlich, ich bin mit dem Gedanken nach Halle gekommen. Ich mache den Bachelor hier und den Master auf jeden Fall woanders. Mhm. Ich bin mit dem Gedanken gekommen, nicht in Halle zu bleiben. Mhm. Und es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich war zwischendurch auch mal weg zum Auslandssemester oder Praktikum, aber dass ich immer wieder gern zurückgekommen bin nach Halle. Weil irgendwie war dann immer doch eine Gruppe wie die Fußballgruppe hier, Freunde, zu denen man doch immer wieder gern zurückgekommen ist. Also eigentlich bist du ja auch so ein bisschen klassisch. Ne? Viele Menschen kommen hierher wegen Studium. Ja. Und bleiben dann auch hängen. Aber was hast du studiert? Bachelor Wirtschaftswissenschaften und Soziologie. Ja. Und jetzt International Area Studies und Wirtschafts- und Unternehmensrecht. Du bist jetzt ich im Master. Ich mache die Masterarbeit. Okay. Irgendwann ist das ja zu Ende. Ja. Dann muss man vielleicht gehen oder gibt es Chancen, auch in Halle zu bleiben? Jetzt habe ich sogar tatsächlich Chancen. Ich arbeite nebenbei bei der Gisa GmbH und da habe ich tatsächlich eventuell Chancen, übernommen zu werden und würde es auch gerne tun. Also tatsächlich dann auch in Halle bleiben. Intercultural und Wirtschaft, das passt bei Gisa ganz gut, ne? Weil die ja auch ein bisschen internationaler aufgestellt sind. Oder sind die? Nee, eigentlich gar nicht. Aha, okay. Und ich habe zuerst auch gedacht, ich passe da gar nicht so rein. Ja. Habe zufällig eine Stelle gesehen, wo es um Innovationsmanagement ging und das wiederum passt rein und darüber bin ich dann auch reingekommen. Mit IT an sich habe ich ehrlich gesagt nicht viel am Hut. Also ich sag mal, programmieren, entwickeln, das kann ich nicht. Das muss man ja auch nicht. Ne? Also ich dachte eben so, also gerade wenn es um Geschäftsbeziehungen geht, muss man ja ganz viel auch drüber nachdenken. Wie sind denn Kulturen? Ne? Also gerade wenn man jetzt mal Sachsen-Anhalt und Deutschland verlässt. Ja. Auch allgemein, nicht mal das nur mit Kunden irgendwo, sondern auch die eigene Belegschaft, die eigene Mitarbeiter. Da gibt es ja dann auch Sachen, also bestimmte Verhaltensregeln, die muss man zum einen dem anderen zeigen, lernen und auch vielleicht von der anderen Seite verstehen. Jetzt auch so durch so ein bisschen ehrenamtliches Engagement im Rahmen Flüchtlingsarbeit hat man das auch so ein bisschen mitbekommen. Die haben halt andere Gewohnheiten. Und, was ja normal ist. Und das ist dann halt auch nicht böse gemeint, wenn ich da mal zu spät komme. Das ist da vielleicht einfach so und da muss ich einfach mal drüber reden. Nein, hier wird pünktlich gekommen. Also so kleine Sachen. Oder die Arbeitszeiten flexibler gestalten. Wäre oder ja auch das. Eine Möglichkeit. Oder das, ja. Wie ist das? Das finde ich jetzt wirklich spannend, weil wir sind hier auf einem internationalen, multikulturellen Fußballturnier oder Sportfest. In der Uni, denke ich, geht es auch eher international zu. Jetzt hast du so ein Unternehmen genannt, wo du bist. Wie sieht denn da die Situation aus? Ist das, was wir hier wahrnehmen, dort auch Realität? Ja und nein. Also es gibt, nee, doch eigentlich schon, ja. Sie sind für alle offen, solange man eben Deutsch kann. Also deswegen ja und nein, weil Gisa ist eben nicht international und deswegen ist Englisch auch nicht die Sprache, die da jeder sprechen kann. Mhm. Aber es gibt auch viele anderer Nationalitäten, die dort arbeiten. Also das ist tatsächlich der Fall. Weil ich finde ja, das eine ist, man kann eine Offenheit haben, die auch nach draußen zeigen. Und deswegen kommen trotzdem keine Menschen aus allen möglichen Kreisen, weil es andere Hürden gibt. Ja. Also eben zum Beispiel Sprache. Aber offenbar bei der Gisa funktioniert das. Also ich hatte halt auch mal da mit einer von der Personalabteilung gesprochen. Und sie hat auch gleich gesagt, es ist egal, wo jemand herkommt. Das interessiert sie nicht beim Auswahlprozess, sondern es interessiert, was derjenige gemacht hat und kann. Und aber warum ist denn dann Deutsch da so wichtig? Ja, sag ich ja, weil es halt eigentlich keine international aufgestellte Firma ist. Ah, okay, weil es ursprünglich sich in Halle eben gegründet hat, logischerweise mit Menschen irgendwie hier aus dem Kreis. Genau. Und das ist dann halt die Kultur. Aber könnte sich auch ändern. Das könnte sich ändern, ja. Sie hatte mir das so erklärt, dass halt auch unter der Belegschaft viele sind, die nicht perfekt Englisch können. Und wenn du jemanden im Team hast, mit dem du nicht Deutsch reden kannst und Englisch nicht die gleiche gemeinsame Basis ist, wie will man dann halt irgendwie reden können und kommunizieren und Aufgaben erklären? Das war einfach nur das Problem. Wie steht's denn jetzt eigentlich? Ich glaube immer noch 2-0. Jetzt wird schon gewechselt? Jetzt ist schon vorbei. Ein Spiel geht. Ah, das ist also okay, das sind also auch sehr kurze Spiele. Ja. Ich bin jetzt hier so bei einer Dreiviertelstunde. Nee, oh, auf so einem kleinen Platz, aber wenn du dann da 10 Minuten hin und her rennst, das reicht dann auch. Es kommt dir vor wie eine Stunde. Wie sind die, jetzt die Regeln? Also jeder spielt gegen jeden und dann wird ausgezählt, wer am meisten gewonnen hat oder was? Nee, es gibt jetzt die Gruppenphase. Es gibt 6 Gruppen. Ah, ist doch also so wie kleine Weltmeisterschaft oder ja, ist tatsächlich wie also Turnier, ja. Okay. Also 6 Gruppen und dann die Gruppenphase geht jetzt sogar bis 15 Uhr. Und dann kommen die, ich denke mal, halt Spiele um Platz 1 und sowas. Aber wie das organisiert ist, weiß ich auch nicht so genau. Gewonnen? Gewonnen, ja. Natürlich. Natürlich. Eiham hat eine super Spiel gespielt. Wie viele Spiele habt ihr heute? 8. 8 Spiele. Ja. Boah. 6 spielt gerade und 2 noch warten. Ja. Okay, ist die Gruppenphase fast beendet. Ja, werdet ihr gewinnen? Wir haben einen Spieler verloren. Ach so, ein Spiel verloren. Aber nur ein Spiel, das ist nicht schlimm. Ja, aber dieses Spiel, wir haben gegen die starke Team gespielt. Ja. Wir haben verloren. Gewonnen, ja? Ja, 3-0. 3-0? Ah, ein 3-0. Tor haben wir nicht mit. Einmal Unterschied, einmal verloren und jetzt 3-0. Hoffentlich weiter, besser als jetzt. Wir haben noch 3 Spiele. 3 Spiele noch, ja? Ja. Wir müssen auch 3-mal gewinnen. Sind es noch gute Mannschaften? Ja, eine Mannschaft. Ah, du kennst die schon alle? Ja, von meiner Gruppe. Ah, so beobachtet. Ja. Und bist du aufgeregt? Ich? Ja? Nervös? Nein. Nein, cool. Ach, Mohanad spielt jetzt? Na, wir können auch gucken gehen. Ja, klar. Ja. Mohanad ist der beste Kumpel von Eiham. Mhm. Aber in einem anderen Team offenbar? Ja, genau, in einem anderen Team. Der spielt mit anderen Freunden. Und der hat auch schon ab und zu mal sonntags mitgespielt. Ja. Welches Team ist Mohanad? Mohanad heißt Habibi, aber alle Spiele Student Medizin. Aha, Medizin. Ja, alles einem Kommilitonen. Hat sich eingekauft. Nein, er hat mit denen studiert. Ach, ist das unser Mo? Ach so, aus der Laufgruppe? Ja, natürlich. Ah, okay, ja. So, ich glaube, das ist gerade nochmal ein bisschen runtergegangen, deswegen sage ich nochmal die Teams an, die jetzt spielen. Nur nochmal zur Sicherheit. Platz Blau, Haus am See gegen rostige Schildkröten. Platz Grün, ich bin für rostige Schildkröten. Großartig. Platz Rot, Roy gegen Habibi. Platz Schwarz, Kuba Libre gegen Freiwilligenagentur. Kuba Libre, da weiß man auch schon Bescheid. Weiß, okay, und hier sind die, jetzt sehe ich auch, welche der schwarze und der rote Platz ist. Das hab ich echt, gar nicht ich habe es immer noch nicht erkannt. An den Toren sind hier die Farben angeschaut. Bitte auf die Plätze, Ball in die Mitte. Ich habe das gelesen. Ach, da hinten ist er. Ich glaube, wenn hier Frauen dabei sind, das hatte Adrian vorhin erzählt, dann ist es viel vom Roten Stern. Die organisieren das ja irgendwie mit. Das wievielte Mal ist denn das hier eigentlich? Ich glaube, es ist sogar erst das zweite oder vielleicht höchstens das dritte Mal. Mir kommt das irgendwie viel länger vor. Also vielleicht ist es auch nur das, was ich jetzt mitgekriegt habe. Und es gibt es tatsächlich schon viel länger. Aber ich glaube, das kam jetzt erst so auch im Rahmen mit Flüchtlingskrise und sowas. Wie sehen denn sonst so deine Wochenenden aus? Also sonntags ist eben Fußballspielen, beziehungsweise dann auch Laufen. Laufgruppe, genau. Und ansonsten sehen sie im Moment so aus, dass ich versuche am Wochenende was für meine Masterarbeit zu tun. Und ansonsten ganz unspektakulär, vielleicht mal mit Freunden treffen, irgendwie abends was essen gehen. Wenn Uni und Studium, also gibt es ja immer wieder mal auch Proteste, dass die Bedingungen jetzt nicht so besonders gut sind. Ich habe durchaus das Gefühl, dass das vor allen Dingen so Geisteswissenschaften betrifft. Ist das ein falscher oder richtiger Eindruck? Wie geht denn dir das? Also überfüllte Hörsäle, das trifft auf jeden Fall zu. Ich weiß nicht, wie es bei den Geisteswissenschaften jetzt ist. Im Bachelor ist vor allem die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, wo dann auch das Audimax nicht ausreicht und jetzt dann das Steintor-Varieté schon gemietet werden musste. Ach echt? Ja, schon. Vorlesung und Steintor-Varieté. Ja. Okay, Steintor-Varieté und Händelhalle. Also für die Grundlagenveranstaltungen wie Einführung in die BWL, Einführung in die VWL. Weil das alle machen müssen? Genau. Das müssen, also es gibt ja hier dann nicht nur BWL und VWL, sondern ja auch Wirtschaftswissenschaften als 120 oder 60. Also du kannst als Hauptfach oder Nebenfach machen und deswegen kommt es insgesamt da bei, weiß ich nicht, wie vielen Studenten, 800, 900, die dann da halt irgendwie so theoretisch eingeschrieben sind. Das ist eine Masse. Ja. Brauchen wir so viele Wirtschaftswissenschaftler? Die Frage ist, ob sie alle hinterher Wirtschaftswissenschaftler werden. Ich habe es ja auch studiert und arbeite beim IT-Unternehmen. Aber ansonsten, das stimmt, also es gibt ja diesen Ausdruck Bulimie lernen. Und gerade im Bachelor hat das echt zugetroffen, dass die Prüfungen dann irgendwie 6 Prüfungen in 2 Wochen, da hat man sich dann hingesetzt und wirklich vorher dann alles gelernt und 2 Tage später alles vergessen, weil die nächste Prüfung anstand. Und weil es vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, also so relevant, ja, für genau, was immer man genau dann macht. Wie könnte man denn solche Bedingungen verbessern? Für mich persönlich waren immer die Vorlesungen am gewinnbringendsten, wo man das Semester über kontinuierlich was gemacht hat. Also nicht nur immer in die Vorlesung und 2 Stunden Vortrag hören, sondern mitgearbeitet. Wo man vielleicht mal eine Aufgabe bekommen hat. Mhm. Oder im Zweifel dann vielleicht auch eine Hausarbeit schreiben musste. Was erstmal vielleicht keinen Spaß macht am Anfang, aber das bringt einfach mehr. Mhm. Dann beschäftigt man sich wirklich ausführlicher damit. Oder ansonsten eben in irgendwelchen Übungen. Die waren immer gewinnbringender als die Vorlesungen, wenn man Aufgaben hatte, die man bearbeiten musste. Wie ist denn das mit dem Praxisbezug in den Wirtschaftswissenschaften? Also so Praktika sind da vorgeschrieben? Nee. Oder? Das ist aber der Unterschied, glaube ich, zwischen Hochschule und Fachhochschule. Mhm. Weil mein Bruder, der hat Fachhochschule, der hat dort seinen Bachelor und seinen Master gemacht, da war das integriert. Da hatte er automatisch am Ende des Studiums ein Jahr lang Praxissemester. Wo er dann seine Bachelor- bzw. Masterarbeit geschrieben hat. Und da hat er halt unglaublich Erfahrung und Kontakte und hinterher dann auch gute Adressen in seinem Lebenslauf gehabt. Aus technischen Wissenschaften kenne ich das ja auch so, ne? Dass dann, ja? Also was weiß ich, wenn man so, dann muss man auf dem Bau arbeiten und muss da irgendwie, also was heißt arbeiten, aber dann macht man eben wirklich so die Masterarbeit oder eigentlich auch im Bachelor schon und begleitet dann eben richtig Projekte, was für mich irgendwie auch logisch klingt. Ja? Ne? Also gerade so praxisorientierte Geschichten. Ja. Ne? Sowas kenne ich eher aus dem Mastern. Mhm. Also dass dann da vielleicht auch mal eine Vorlesung ist, wo es darum geht, so ein Praxisprojekt mit zu begleiten oder wo sich dann irgendjemand anderes bereit erklärt. Zum Beispiel jetzt im Wirtschaftsrecht-Master war es, da hieß es Praktika-Seminar. Da kam zum Beispiel jemand von der Rechtsanwaltskanzlei und da ging es dann darum, eine Aufgabe zu bearbeiten. Also wir haben dann ein Thema bekommen, kurz Einführung von dem oder derjenigen bekommen und dann hatten wir uns halt in Gruppen zusammengefunden und das Thema bearbeitet. Also das war dann auch schon wieder lehrreicher und hat auch mehr Spaß gemacht für mich persönlich. Jetzt springe ich wieder zum Sport, weil das ist ja hier überpräsent. Ja. Warum? Also du hast ja gesagt, es macht dir total Spaß. Mhm. Warum nur so auf so einer Freizeitebene? Man könnte jetzt, also Roter Stern zum Beispiel, man könnte in einem Verein Mitglied werden, man könnte, also man muss ja nicht gleich Profi werden, aber man kann das ja auch ein bisschen. Ich habe das ja mal gemacht früher. Ich war ja im Verein. Mein Knie gibt es einfach nicht mehr her. Ich würde gerne wirklich. Ja. Ich habe richtig im Verein in der Mannschaft gespielt. Und als ich da noch gespielt habe, da war es auch gerade ein guter Jahrgang. Also wir waren gar nicht so schlecht. Dein größter Erfolg? Wir haben die Niedersachsenliga gewonnen. Nee, 2. Platz, Entschuldigung, wir haben nicht gewonnen. 2. Platz. Super. Ja, wir wären theoretisch dann in die Regionalliga aufgestiegen. Aber das hätten wir sowieso nicht gewollt, weil die Bedingungen unseres Platzes leider nicht gut genug waren. Naja, irgendwann ist das auch mit dem Wettkampfbetrieb, finde ich, ist auch zu anstrengend. Wenn sich dann alles nur noch darum dreht, dann ist es eben wirklich kein Spaß mehr. Das ist auch so das Problem da in dem Hobbybereich. Du hast dann teilweise wirklich das ganze Wochenende mit Fußball nur zu tun. Also wenn wir da weiter aufgestiegen wären, dann wären wir am Samstag teilweise losgefahren, um am Sonntag das Spiel zu machen, weil 4-5 Stunden Fahrt, bevor du ein Spiel hast, ist jetzt nicht das Beste. Die Krücke mit dem Sport. Wir kriegen jetzt noch raus, oder im Laufe des Tages, wo die Fontäne-Mannschaft dann landet. Und egal, auch wenn sie Vorletzte werden, ist ja egal. Ne? Wir haben ja festgestellt, Spaß, ne? Darum geht es. Dabei sein ist alles. Im Spiel selber nicht. Im Spiel selber ist es hart, aber wenn es dann vorbei ist, ist auch egal. Ja, ist schon, ach, hinterher. Ist schon gut. Ich danke dir, dass du mit mir ein bisschen geplaudert hast. Sehr gerne. Es ist total heiß. Ey, es ist so schön, ich schwitze wie Sau, ohne mich zu bewegen. Ich schwül, ja. Ich dachte, nur mir geht's so. Vielleicht gehen wir mal in den Getränkestand. Ja.